Mann, die Füße aus der Suppe, die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zur Musik aus Flingernort von und mit Sam Hoppenstedt und Katalabonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppenstedt. Hallo. Hallo. Ja, Freunde der Nacht, leider war das ja am vergangenen Wochenende aus sportlicher Sicht für einen Düsseldorfer nicht ganz so toll. Ja, zuerst verlieren die deutschen Handballer auch noch das Spiel um Platz 3. Und dann noch Fortuna zu Hause und das ausgerechnet gegen Leipzig. Gegen Leipzig. Und es kommt wahrscheinlich noch schlimmer, will ich jetzt mal ein bisschen rumunken. Denn am Samstag spielt unsere Fortuna in Hoffenheim. Noch so ein Kunstverein. Ja. Hoffenheim war übrigens noch nie ein gutes Pflaster für die Fortuna. Ja, was heißt hier noch nie? Soweit ich weiß, haben wir dort erst einmal in der Bundesliga gespielt und das war 2013 und naturalmente verloren. Ich mochte die Musik der Band Bots per se noch nie, aber bei jedem Tor der Hoffenheimer läuft die Melodie von Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Ich hasse dieses Lied. Furchtbar. Und die Bots sind auch nicht mein Fall. Der Sänger hört sich an wie Hermann von Feen. Ich hab Depressionen. Genau. So klingt der. Ganz schrecklich. Das ist so ein Schlagmusik wie damals von Grobschnitt in den 80ern. Auch überhaupt nicht mein Fall. Der Titel Wir wollen leben. Also wer Grobschnitt liebte, war bitter enttäuscht, als die Grobschnitt-Leute sich auf die seichte Musik beschränkten. Wir wollen leben? Schon wieder was mit wollen? Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Naja, wie gesagt, in Hoffenheim gibt es eigentlich nichts zu gewinnen für Düsseldorf. Es sei denn, unser Motivationswunder und Taktikfuchs Friedhelm Funkel schafft es, die Mannschaft wieder über sich selbst hinauswachsen zu lassen. Und da ihr nicht in Wollenhausen, sondern in Düsseldorf seid, hört ihr jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Selbstverständlich. Ja. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. We'll be right back.

Schatz, such mal einen schönen Sender. Jo. Und nimm die CD raus. Jo. Ih, Herbert, wie kommen die Schleimblasen in den CD-Player? Ih, es tanzt mich an. Wir unterbrechen diese Sendung für eine wichtige Durchsage. Sollte auch bei Ihnen gelegentlich eine wabbelige, blassblaue Masse aus dem Radio wabbern oder ein olivgrüner Tentakel nach Ihnen schnappen, hören Sie den falschen Sender. Schalten Sie ganz einfach um zur Musik aus Flingern Nord. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Peter Schornstein. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu NRW Komplett. Die kleine alljährliche Verbrauchermesse Rauch und Pfeife in Montabaur überrascht normalerweise immer wieder aufs Neue mit raffinierteren Produkten. Staunen durfte man aber diesmal über alte Produkte, die einem völlig neuen Anwendungsbereich zugeführt wurden. Hersteller und Verbraucher reagierten gleichermaßen begeistert. Mit im Entwicklungsteam bei einem namhaften Hersteller war, wie so häufig, unsere Spezialistin Frau Dr. Annalena Alexandra Ivanova-Meyer, die ich recht herzlich hier im Studio begrüßen möchte. Guten Abend, Frau Doktor. Guten Abend, Peter. Frau Doktor, die Interqualm, einst renommierte Fachmesse für Raucher in aller Welt, scheint ausgedient zu haben. Es lebe Rauch und Pfeife. Was ist da geschehen? Sieh mal, Peter, es ist ja so streng geworden mit den Rauchern. In 10 Jahren wirst du wahrscheinlich mit dem Gefängnis bestraft, wenn du Zigaretten kaufst, oder auch erschossen in Diktatur, wenn du nur das Wort Tabak aussprichst. Nun können sich Tabakzulieferer retten, indem sie andere Sachen anbauen, wie beispielsweise Zuckerrüben für E10. Aber denk mal an die ganze Zulieferindustrie für Raucher. Da mussten wir schnell handeln. Ja, Sie haben hier einige typische Utensilien eines Raucherhaushaltes mitgebracht. Das hier ist ja ein ganz normaler Aschenbecher. Nein, nein, nicht mehr, Peter. Der heißt jetzt Punisher. Punisher? Ja, wir bieten den Punisher Light in der linken Szene als Utensil für die jährlichen Feierlichkeiten am 1. Mai in Berlin und Hamburg an. Hier sieh mal, Der ist mit Email beschichtet, liegt gut in der Hand und fliegt bei einem geübten Werfer rund 55 Meter weit. Ja, genau. Es gibt ihn ja mit schönen Motiven. Hier beispielsweise sehe ich mit Sarah Wagenknecht und Oscar Lafontaine in der Badewanne oder hier mit Gregor Gysi im Trabant. Frau Doktor, ehrlich, also diese Motive passen ja eher nicht zu jugendlichen Punkern. Also, pardon, jetzt Autonomen. Ich weiß auch, dass brennende Autos oder Molotow-Cocktails bei der Explosion beliebtere Motive wären, aber wir wollten keinesfalls, dass unsere Produkte wegen Gewaltverherrlichung aus dem Verkehr gezogen werden. Außerdem ist es doch viel schöner, wenn man von der Brust von Sarah Wagenknecht getroffen wird. Hier, wir haben ihre extra Körbchengröße D verpasst, damit es nicht so weh tut. Und dieser Kristallaschenbecher, mein Gott, der wiegt ja bestimmt ein Kilo. Also dieser Kristallaschenbecher. Der Punisher XXL sollte in keinem Haushalt fehlen, Peter. Sieh mal, es gibt immer wieder mal Streitigkeiten, bei denen zwischen Eheleute alles gesagt wurde, was zu sagen ist. Und dann greifen eben andere Argumente besser und effektiver. Aber wenn man so einen abbekommt, ist man tot. Mal ehrlich, Frau Doktor. Keine Angst, Peter. Meistens trifft der Fernseher oder Vitrinenschrank oder einfach Raufasertapete nur selten männliche Kopf und ist außerdem aus nicht splitterndem Glaskristall aus Zwiesel hergestellt. Da kann also nichts in die Augen gehen. Frau Doktor, ich sehe hier noch verschiedene Einwegfeuerzeuge. Ja, der Pocket Burner ist unser Exportschlager an renitente spanische Bauern, wenn dort verbietet, dass der Wald abgeholzt werden darf. Oder auch hier das mit dem roten Gas mit verstecktem Magnesiumspeicher an der Seite für Besuch in Fußballstadion. Also bengalisches Feuer im Taschenformat? Ja, darfst du nur einem kurzsichtigen Raucher nicht Feuer mit dem Pocket geben, sonst verformt das Brillengestell, Peter. Oder wie bei dir zum Beispiel, ist Haare unter der Nase weg. Also Sie verkaufen Ihre neue Ware überwiegend an an potenzielle Straftäter. Nein, nein, Peter. Diese Zigarettenfilter gehen zum Beispiel an Hongkong für die Einführung in die Nase wegen dem gefährlichen Smog dort. Du weißt, Industrie und Abgase. Ja, in die Nase. Das ist ja ein guter Verwendungszweck. Da, da. Ich darf mal so eine Schachtel? Ja, die sind ja schon versandfertig. Die gehen in die USA, nach Guantanamo. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Meyer. Ich danke dir, Peter. Willst du ein Geschenk mitnehmen? Hier, dieser Automat hat man früher Zigaretten mitgedreht. Kannst du jetzt Schwarzpulver statt Tabak nehmen? Nein, danke. Und hier, Metallhülle mit Zündplättchen dazu, 44 Millimeter. Nein, danke. Yo, yo. I go by the name of Pharrell, from the Neptunes, and I just wanna let y'all know, I'm your pusher. The world is about to feel something that they never felt before. Come on. From ghetto to ghetto, the backyard to yard, I sell it whip on whip, it's off the hard. I'm the neighborhood pusher, call me subwoofer, cause I pump bass like that jack on or off the track. I'm heavy cuz, ball to your fathers, you can duck to the Fetty Gov. Sorry my love, but I'm seeing through these eyes. Benz convoys with the wagon on the side, only big boys keep deuces on the ride. Gucci Chuck Taylor with the dragon on the side. Man, I make a buck, why scram? I'm trying to show y'all who the fuck I am. The Jews is flirting, be damned if I'm hurting. Legend in two games like I'm Pee Wee Kirkland. Platinum on the block with consistent hits, while Pharrell keep talking this music. I'm the baker's man. I bake them cakes as fast as I can. And you can tell by how my bread stack up. Then disguise it as rap so the feds back up. Watch it, like my whip, like my chick topless. Doing a buck six with me in the cockpit. Grinding, cousin, I got four dozen, even 11-5. If I see you, keep it coming in my weight. That's just as heavy as my name. So much dough, I can't swear I won't change. Excuse me if my wealth got me full of myself. Cocky, something that I just can't help. Especially when them 20s is spinning like windmills. And the ice 32 below minus the wind chill. Filthy, the word that best defines me. I'm just grinding, man. Y'all never mind me. Better stay in line with. Whoa. You see it like me shining. Grinding. Whoa. You know what I keep in aligning. Whoa. Better stay in line with. Whoa. You see it like me shining. Grinding. My grind's about family, never been about fame. Some days I wasn't able, there was always 4.5 will get you in the game. Anything less is just a damn shame. Guess the way my watch got blue chips in the face. With two tips, whoever gets in the way. Not to mention a hideaway that rests by the lake. Consider my raw demeanor, the icing on the cake. I'm grinding like a cripple. Balance weight through the hood. Kids call me Mr. Sniffles. Other hand on my nickel. Plated whistle. One eye closed, I'll hit you. As if I was Slick Rick, my aim is still an issue. Lose your soul in whichever palm I'm holding. One'll leave you frozen, the other nodding, dozing. I'm grinding, Jack. Better stay in line with. Whoa. You see a like me shining. Grinding. Whoa. You know what I keep in aligning. Whoa. Better stay in line with. Whoa. You see a like me shining. paradise and put up a fucking lie. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise and put up a fucking lie. Took all the trees and put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You pay paradise and put up a fucking lie. Ooh, bop, bop, bop. And the bees, please. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be paradise to put up a fucking lie. And now they pay paradise to put up a fucking lie. One night. Last night I heard the screen door swing, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be a paradise, you put up a fucking lie. And now, now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be a paradise, put up a fucking lie. Why not they pay paradise to put up a parking lot? Hey, hey, hey, pay paradise to put up a parking lot. Ooh, bop, bop, bop. Ooh, bop, bop, bop. I wanna give it, why you wanna give it, why you wanna give it all away? Hey, hey, hey, now you wanna give it, I should wanna give it, cause you're giving it all away. Nah, nah. Ja, und hier ist wieder der Wetterbericht für morgen. Während sich das Tief mit einem Ausläufer... Herbert, was kommt denn heute? In der taubstumme Leeren kann angeblich fließend Wasser laufen lassen. Kommt etwa wieder der Toilettenreport? Was? Herbert, mach den Fernseher aus. Der Günther Knirsch wird auch immer dicker. Martha, aber ich sage dir, es wird immer doller mit den Terroristennamen in die deutschen Nachrichten. Fängst du schon wieder damit an? Martha, zuerst hießen die Partisanen, obwohl das ja mit der Party im eigentlichen Sinn überhaupt nichts zu tun hat. Herbert, warum regst du dich so auf? Das war im Zweiten Weltkrieg so. Denn waren nicht auf einmal Guerillas. Guerillas, Herbert, die gab es in den 60ern und 70ern in Süd- und Mittelamerika. Aha, und denn hießen die Mujahedin. Mujahedin, das waren in den 80ern in Afghanistan. Später nannte man die auch in den Nachrichten Gotteskrieger. Und das sind nur Terroristen, Martha, Abdul Nihat, Bewegung 17. Juli, El-Aqsa-Brigaden, schwarze Milliardäre, Analmilizen, die Betriebskrankenkasse, da blickt doch keine Sau mehr durch. Was, die Betriebskrankenkasse? Jo, die BKK aus Kurdistan, die arbeitet ja damals schon bei Karl May. Martha, warum sahen die nicht einfach Rebellen? Weil sich Rebellen zu sehr nach Obst oder Hunden anhört. Was? Versetz doch mal ein Mi davor. Na, du eure Schippe, ich dreh dir gleich jetzt Jas ab. Oder ein Die. War ein Die? Hunde, die bellen, beißen nicht. Du eure Schippe, du. Herbert. We'll be right back. resting like a bones. Shocks out the blood that I'm bleeding. I know there's something wrong. Might take a fire to kill it. Might take a hurricane. They'll know what life that I'm living. Oh, oh, oh. Black tambourine. Oh, oh, oh. Black tambourine. My baby run to me. She lives in broken down buildings. Can't pay the rent again. These spider webs are my home now. And when the sun's down, we'll shake and rattle our bodies to keep it warm at night. My tambourine is still shaking. Kommt jetzt in die Hauptverwaltung. Aber Chef, das kannst du nicht sein. So kommst du. Du kommst jetzt nach München. Aber Chef, da. Kein Widerwuchs. Bleiben Sie in Düsseldorf bei Musik aus Flingern Nord. Herbert, ich bin wieder da. Herbert, wo bist du denn? Hier hinten in der Küche. Ich bin gleich fertig. Herbert, du wolltest mich doch heute überraschen. Jo, mein kleiner Jolfasan. Was knirscht denn hier so? Tritt jetzt nicht da drauf, Olle. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Herbert, was ist das? Ja. Und warum geht das Licht nicht im Flur an? Weil ich die Sicherung rausgeschrubbt habe. Oh? Ich wollte dir mal richtig überraschen. So, jetzt fertig. Die letzte Licht. Moment, was? Moment. Jetzt mach ich schnell die Sicherung drin. Warte. So! Herbert, was ist das denn auf dem Boden? Die waren für den Tisch hintereinander zu lang. Deswegen hab ich die auf den Boden gelegt. Leider hab ich die nicht mit Hände und Schulter bekommen. Aber Herbert, warum hast du die ganzen ungekochten Spaghetti hintereinander auf den Fußboden gelegt? Oh Gott, in der ganzen Wohnung! Herbert! Na, weil ich dir überraschen wollte mit dem Lieblingsessen Spaghetti Bolognese. Ach, Herbert. Nie kann man das dir recht machen, du alle Schrippe, du. Let me tell you, my friend, about a diamond I once owned. Found it on Goliath's moon. It was hidden in the center of his core. I sold it to a man with wings and a halo for a head. I breathed a sigh, said goodbye. Thought I'd never see my diamond again. But I could not pay the cost, for I've never been